Willkommen bei Mumpitz und Glitzer, Rewatch Sex and the City, Staffel Nummer 2. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir haben ein neues Intro. Ja. Ja, du hast ein schönes neues Intro eingesungen. Es hat Spaß gemacht und es macht Spaß, es zu hören. Ja, finde ich auch. Und wir hatten noch kein Feedback. Nein. Euch. Das ist echt gemein. Dabei hast du dir so viel Mühe gegeben. Ich bin mal gespannt. Also, ihr zuhörenden Menschen, wir möchten Feedback haben. Wir möchten nur also positives Feedback. Also, eigentlich möchte ich Lob haben. Das ist so verzweifelt, was du gerade machst, Chris. Phishing. Nö, okay. Nee, bin ich. Wir waren schon in den iTunes-Charts innerhalb der Top 20, ja, also von daher, es geht schon. Wie lang? Naja, egal. Das ist egal, wir waren da drin. Wir hatten ein wunderschönes Special zum Thema und daraus hat sich ja auch ergeben, dass wir auch unser Punktesystem so ein bisschen anpassen werden. Mhm. Danke, das A und O. Hast du einen konkreten Vorschlag, wie wir das jetzt ändern? Ja, also zum Schluss ergänzen wir das Ganze einfach, ne? Also, dass wir dann halt nicht nur eine Punktevergabe komplett geben, also 3 Stanfords gesamt, sondern machen das Ganze auch nochmal aufgeteilt zwischen Mode und allgemein, wie die Folge war. Inhalt und Umsetzung oder so, hat Alexandra vorgeschlagen, ne? Das könnte man ja auch noch trennen. Ja, aber ich glaube, also da muss man sich, glaube ich, sehr auf die Filme konzentrieren und wie es gefilmt worden ist. Und wobei sie gar nicht technisch meinte, sondern vielleicht auch so erzähltechnisch oder so. Okay. Mal sehen. Bei dem Mode bewerten wir ja eigentlich schon, oder? Das ist schwierig. Ich hatte jetzt schon Schwierigkeiten, überhaupt ein schlechtes Outfit zu finden einmal. Naja. Die sind alle sehr, sehr schlecht, so nebenbei. Wir probieren das aus. Also bewerten wir einmal die Themen, also insgesamt, und einmal, wie es gedreht worden ist? Oder wie? Nicht, wie es gedreht worden ist, sondern so, wie das Thema dann umgesetzt wird. Also, wir haben ja schon mal festgestellt, dass sie interessante Themen anreißen und dann manchmal einfach liegen lassen oder so. Vielleicht, dass man da eine Unterscheidung macht. Okay, also 2 Punkte, also 2 Skalen, die sich dann zusammensetzen in eine finale Bewertung. Ja. Okay. Ich bin ja mal gespannt. Ich auch. Fangen wir mal wieder mit der Einleitung an. Okay. Erste Episode der zweiten Staffel. Take Me Out to the Ball Game heißt sie auf Englisch, was sehr lustig ist. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Neues Spiel, neues Glück. Okay. Da kommen zumindest keine Balls drin vor. Nee, aber da sind ganz viele Anspielungen auf Balls im Englischen zumindest. Ja. Nachdem Carrie ihre Beziehung zu Big beendete, trifft sie sich mit dem neuesten Mitglied der Yankees, aber sie treffen zufällig auf Big und sie merkt, dass sie noch nicht über ihn hinweg ist. Miranda regt sich auf über die Besessenheit ihrer Freundinnen mit dem Thema Männer, stößt dann aber zufällig auf ihren Verflossenen von vor 2 Jahren und begreift die Wichtigkeit des Themas erneut. Samantha verzweifelt daran, dass sie bei ihrem Freund zu kurz kommt. Und Charlotte versucht, das Problem ihres Freundes diplomatisch zu lösen, aber er missversteht alles gründlich. Die Folge fängt ja echt genial an, finde ich schon mal. Dafür, dass es in der letzten Staffel so katastrophal geendet ist für Carrie, weil sie sich ja eigentlich mehr oder weniger alles selbst kaputt macht, sieht man sie ja irgendwie man sieht zuerst so einen Anflug auf Manhattan, wo man die World Trade Center sieht, also auch sehr schön, weil es sie ja nicht mehr gibt. Sieht echt toll aus. Und dann sieht man sie, sie hat furchtbare Haare, einen furchtbaren Pelzmantel, in Jeans, in einem grünen Shirt und dann raucht sie auch noch und sieht so richtig schlimm aus. Ja. Das fängt schon mal richtig gut an, finde ich. Dieses ganze Thema drumherum, wie benehme ich mich, wenn ich meinen Ex wieder treffe. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie ich mich dann benommen hätte. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Du meinst, wenn du mit Mr. Big zusammen gewesen wärst? Nee, oh oder Gott. Wie du dich verhalten hast, wenn du Exe wieder triffst? Ich habe nicht viele Exe, aber mit denen habe ich mich radikal nie wieder getroffen. Ich bin nicht der Typ, mit dem man dann Freunde bleibt, fürchte ich. Ja, ich auch, bis auf ein paar Ausnahmen. Und eine Ausnahme, die ist einmal Als sie mich gesehen hat, hat sie sich umgedreht und ist weggelaufen. Oh. Das klingt, glaube ich, schlimmer, als es tatsächlich war am Ende. Also ja, aber ich hatte zumindest nie so dieses Gefühl, was Carrie da irgendwie hatte, dass sie permanent irgendwie versucht hatte, dass nicht furchtbar sieht. Auszusehen, wenn sie Big das erste Mal trifft. Ja, und dass sie Leute sieht, wo er gar nicht ist. Ja, oder genau, das war ja auch das. Immer. Ja, sie ganz ist immer furchtbar. Auf der Straße und versteckt sich dann plötzlich und dann ist es gar nicht er und so. Also ja, ich finde, es ist ziemlich deutlich, dass sie nicht drüber hinweg ist. Ja, total. Also ich weiß nicht, also das ist echt schlimm. Also die ganze Folge hindurch ist sie ja wirklich eigentlich ja ein Scherbenhaufen und versucht sich dann irgendwie aufzurappeln, indem sie sich diesen neuen Yankee-Typen da schnappt und mit ihnen irgendwie versucht, was anzufangen. Aber das ist ja dann auch eine Katastrophe. Was ich auch noch ganz lustig fand, also beziehungsweise interessant fand, am Anfang ist Carrie dann halt irgendwie relativ scheinbar häufig nur zu Hause und dann kommt Miranda und Charlotte. Los, Anne Frank, Mantel an, wir gehen aus. Leute, ich bin eigentlich keine Widerrede. Mantel an. Was sie schon sehr, sehr hart an der Grenze fand. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist echt schlimm. OMG. Ja, und dann kommt Charlotte. Und hat ja mal wieder eine sehr interessante Trennungsregel, nämlich man braucht die Hälfte der Zeit, in der du mit jemandem zusammen warst, um wieder von dieser Person wegzukommen. Ja. Also in dem Fall halt 6 Monate. Und weil sie Charlotte halt ja muss echt so ein Regelbuch haben oder schreiben. Sowas wie der Bro-Code von Barney Stinson, nur mit den, weiß ich nicht, 820 goldenen Regeln der Manhattan-Beziehung. Das würde ich gerne lesen. Oder weißt du, so mit den fünf ersten Sachen, die man nicht machen darf bei einem neuen Freund oder 8 Regeln dafür, was man beim ersten Date machen sollte und so. Da könnte sie, glaube ich, ein ganzes Buch drüber schreiben, ja. Man könnte sich ja Notizen machen und daraus ein Buch publizieren. Das ist eine gute Idee. Müssen wir einfach nochmal von vorne anfangen. Okay, aber wir löschen das jetzt einfach und schreiben einfach das Buch, weil es ja irgendwie zugänglicher ist für alle. Ja. Ja, nee, das fand ich schon sehr interessant. Und der zweite Punkt, den ich in dieser Folge sehr, sehr eigenartig fand, Samantha ist immer noch mit James zusammen und sie sind monogam. Was ist denn da los? Also abgesehen davon, dass man ihn immer nur als unangenehmen Zeitgenossen erlebt, weil man ihn nur erlebt, wenn er mit ihr zusammen im Bett ist. Ja, nicht immer. Da sieht sie immer aus, als würde sie gleich sterben, weil alles so furchtbar ist. Und deswegen überträgt sich das, glaube ich, auf ihn und man findet ihn unangenehm. Ich verstehe immer nicht, warum sie zusammen sind, weil man sieht sie halt nicht in den Momenten, in denen er ganz großartig zu sein scheint, ja. Ja, aber die sieht man ja nicht, die Momente. Und dann gibt es halt die Momente, wo zum Beispiel irgendwie ja zusammen herumknutschen und dann werden die von Carrie, Miranda und Charlotte abgeholt und dann setzt sich Samantha dazu und dann sagt er irgendwie was von wegen bringt mir meine Prinzessin wieder heile zurück oder so, ja. Ja, wo du dann auch schon am Gesichtsausdruck von Samantha irgendwie merkst, so das geht ja mal gar nicht, also das passt so überhaupt nicht. Also das stimmt, eigentlich ist er außerhalb des Bettes auch nicht sympathisch. Nee, überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, also diese ganze Situation ist irgendwie, passt das gar nicht zu Samantha. Also vor allem, weil sie halt monogam ist und dann steht sie halt vielleicht auf schöne, dicke, halt lange Schwänze und dann kriegt sie halt so ein Mini-Ding. Und sie leidet ja auch die Folge hindurch. Also es kommt ja kaum ein Thema, wo sie dann nicht irgendwie das auf den Tisch bringt. Ja. Das ist ja schon die zweite Folge, in der sie leidet. Ja, genau. Das wird sich dann auch noch ein bisschen hinziehen, so wie es aussieht. Ja. Ja, ist auf jeden Fall schon interessant. Und Miranda ist ja dann auch ein wenig erbost darüber, dass Carrie sich den neuen Yankee als Lückenbüßer holt. Das macht man ja nicht. Man holt sich irgendeinen dicken, alten mit Stirnglatze? Ja, mit Stirnglatze irgendwie. Also zumindest keinen attraktiven Lückenbüßer. Und vor allem nicht den neuen Yankee. Naja, ich glaube, sie ist einfach nur total neidisch. Ja, absolut. Und so Carrie erzählt ja dann ganz selbstbewusst, dass sie die neue Carrie ist und die neue Carrie macht sowas. Ja, ganz interessant. Ich mag die neue Carrie übrigens. Ich bin mir noch unsicher, weil ich glaube nicht, dass es die richtige neue Carrie ist. Nee, sie hält ja auch nicht so lang, aber Ja, ja. am Anfang ist sie echt so ist so eine Fuck you-Attitüde und die mag ich ziemlich gerne. Die finde ich irgendwie lustig. Also im Stadion resultiert es ja vor allem daraus, dass sie besoffen ist, aber Ja, vor auch allem trinkt sie davor. Sie hat fünf sowas Bier. Dunkles. Ja. Ja, man kann auch mal 5 Bier trinken. Also vielleicht nicht morgens um 11 oder so, aber. Guck dir mal ihre Figur an. Also wenn ich 2 Bier trinke und ich bin ja doch schon mopsiger als sie und wir sind ungefähr von der Größe her gleich, also nach zwei Du Bier bist bin ich nicht schon echt Hacke. mopsig. Du meinst, dann wärst du besoffen nach 2 Bier? Ja, ich bin dann angetüdelt. Und nach Also fünf ich Bieren wäre schaffe ich, glaube ich, schon 5. total hackedicht. Also ich glaube nicht, dass ich dann Das ist da. Training. Wie lange sind die jetzt Ja. auseinander? 4 Wochen? Was sagt sie? Monat, ne? Ja, im Monat, genau. Ich Doch. weiß nicht, ob man in 4 Wochen trainieren kann, sodass man 5 Bier ohne weitere Einschränkungen trinken kann. Vor allem, weil sie ja die ganze Zeit nur zu Hause war, ne? Ich Zu weiß Hause nicht. kann man auch gut trinken. Ja, klar, kann man auch machen. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, spricht auch vielleicht nicht für ihre absolut selbstbefreite Fuck you-Attitüde, dass sie jetzt 5 Bier trinken kann, neuerdings. Ja, das stimmt, das stimmt. War das auch die Folge, wo, ah ja, genau. Dann gab es ja auch noch diese eine sehr interessante Szene mit Charlotte, die ja auch einen sehr erfolgreichen, relativ gut aussehenden Typen hat und der greift sich die ganze Zeit in der Öffentlichkeit an die Eier. Ja, ach genau, richtig, die war das. Und das ist auch wieder so was richtig typisches Charlotte-mäßiges. Ne? Sie sucht sich immer den perfekten Typen, der immer irgendwie so eine kleine Minimacke hat, die aber Mit der sie extrem sich dann eingeht. so aufhängt, bis die Ja. Beziehung weitergeht. Ja, vor allem diesmal war es ja tatsächlich, also das war jetzt, das ist halt unangenehm vielleicht, ne, in der Öffentlichkeit, wenn man so extrem drauf achtet. Machen, glaube ich, aber nicht so viele. Und naja, sie versucht das dann halt zu regeln, indem sie ihm Unterwäsche kauft. Und er rastet ja komplett aus. Was ich ja auch total absurd fand irgendwie. Weil sie ihm Unterwäsche kauft, weil er das Ja. als totalen Sprung auf der Beziehungsskala ansieht, für den er noch nicht bereit ist. Ja, als Weil nächstes sie ziehst du zu bei mir ein und dann diplomatisch ist, heiraten wir, ihm oder was? zu sagen, dass er aufhören soll, sich in den Schritt zu greifen. Sie hätte sie ihm das doch auch mal sagen können. Ich weiß auch nicht. Ja, Kann oder man zu sowas nicht fragen, sagen? was da ist, was da denn los ist. Aber nee, die quatschen dann eher darüber miteinander statt mit ihm. Das finde ich halt schon ein bisschen eigenartig und ein bisschen daneben irgendwie. Ja, so hat er eigentlich gar nicht die Chance, damit umzugehen. Ja, er geht damit nur um. Ja, also Aber er rafft er. das ja nicht, dass sie ihm die Unterhose schenkt wegen des Griffs. Ja. Das merkt er doch gar nicht, Nee, oder? das, nee, ich Nee. glaube, denen ist es auch nicht bewusst, dass er das macht. Nee, Das ist ja ist es ihm auch nicht. Und unterbewusst. sie hat ihn nie darauf angesprochen. Sie kauft ihm nur diese Unterhose, die ihm mehr Platz bietet, sodass er theoretisch nicht mehr hingreifen muss. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wer greift sich denn andauernd an den Sack? Vor allem in der Es gibt Öffentlichkeit. schon so Leute. Machst du das? Nein. Ja, mich hat Nicht, das dass total ich gewundert. Ich wüsste. habe mal versucht, Das darauf hat zu mir achten. jedenfalls noch nie jemand gesagt. Das heißt ja nicht, dass ich es nicht mache. Also mir ist es zumindest nicht bei dir aufgefallen, aber ich habe es auch bei sonst Gut. niemanden irgendwie gesehen, der das so offensichtlich macht. Doch, ich habe das schon gesehen. Aber ich Echt? weiß nicht. Ja, doch. Doch, Vielleicht sind hat er schon dich auch. angeflirtet und du hast es nicht Ja, genau. mitbekommen. Das ist meine Art, es nicht zu merken. Komisch, was hat er denn? Warum hat er denn immer die Hand im Schritt? Komisch, ja. Naja, vielleicht juckt es da ja. Nein, es war kein Flirt, da bin ich recht sicher. Ja, ich Ja. glaube, es gibt Typen, die das dann nicht reflektieren. Ja. Ja, das kann schon sein, ne? Dass das halt ein bisschen komisch ist. Und Miranda tickt ja dann auch komplett aus, als sie sich dann halt nur über Kerle und über Schwänze unterhalten. Und sie sagt ja dann einen sehr, sehr schönen Satz. Ich mach die Fliege. Alles, worüber wir miteinander sprechen, ist Big oder Pauls Eier oder James kleiner Schwanz. Wie kann das sein, dass vier so kluge Frauen wie wir kein anderes Thema haben als ihre Freunde? Das ist wie in der 7. Klasse, nur mit Bankkonto. Was ist mit uns? Was wir denken, wir fühlen, wir wissen. Herrgott! Wieso dreht es sich immer nur um die Typen? Ehrlich, ihr könnt. Ihr könnt mich ja anrufen, wenn ihr zur Abwechslung mal über was anderes als Männer reden wollt. Dann tickt sie aus und haut ab. Ja. Was halt auch ganz schön ist, denn am Ende sieht sie ja dann doch ein, weil sie ja diesen Eric Arschloch, wie sie ihn nennt, die größte Liebe ihres Lebens, was auch ein ganz komisches Gefühl ist bei Miranda, weil das passt irgendwie, finde ich, nicht zu ihr, dass sie das sagt. Dafür ist sie viel zu selbstbewusst und sehr auf sich fixiert und ihre Karriere, als dass sie sich irgendwie an irgendjemand hängt. Aber man kennt sie ja nicht prä-Eric oder in ihrer Zeit, als sie mit Eric zusammen war. Also vielleicht ist das jetzt das Resultat, diese taffe, selbstbewusste Frau. Ja, es ist schon wieder so eine Person, die erwähnt wird und eine wahnsinnig wichtige Rolle in einer in dem Leben spielt von irgendeinem von den Mädels. Aber vorher irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwie nicht mal einen Nebensatz gefallen ist. Ja, wahrscheinlich auch nie wieder vorkommt. Nee, kommt auch nie wieder vor. Ja, aber sie trifft dann halt ihn auf der Straße wieder, als sie ein unfassbar furchtbares Outfit hat. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Ein furchtbares Outfit weg. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ja. Und dann merkt sie halt auch, wie scheiße sich Carrie fühlt, sieht es dann ein und dann trifft sie sich später dann nochmal mit Carrie, nachdem sie den Yankee, als sie sich geküsst haben, in den Mund geweint hat. Was auch immer das ist. Naja, sie haben sich geküsst und fing an zu weinen, genau. Ja, aber du kannst jemanden doch nicht in den Mund weinen. Scheinbar geht das ja schon. Ja, aber was heißt denn das? Weinen sind doch Tränen, die kommen aus meinen Augen. Meine Augen sind aber nicht in seinem Mund. Ich kann jemandem nicht in den Mund weinen. Doch, das geht schon, aber ich glaube, damit ist auch so dieses Schluchzen gemeint. Ja, okay. Na, das, sie küssen sich und dann fängt sie an zu weinen, was ja schon extrem verstörend auch für den Yankee sein muss, wenn man sich das mal anschaut. Also der lernt sie ja kennen, sie ist eine selbstbewusste Frau, sieht okay aus, hat total viel Spaß. Dann trifft sie auch wieder auf Big auf einer Party mit ihnen zusammen. Big sieht die beiden und findet ja auch irgendwie, dass der Yankee ganz toll ist und sagt ihr auch noch, dass sie super aussieht. Arsch, das war die Stelle, wo ich Arsch fotografiert habe. Stimmt, Wichser. Auf Twitter. Und genau, also diese Stelle, wo er auf sie zugeht und sagt, dass sie nie besser ausgesehen hätte und dann geht er wieder weg. Ja. Also, Arsch. Furchtbar. Ja, ganz, sowas? Ganz schlimm. Das ist so ein typischer Big-Moment, ne? Ja. Der schafft es immer wieder, das Falsche im falschen Moment zu sagen und die dann so aus dem Konzept zu bringen, dass sie irgendwie an sich selbst und an allen drumherum zweifelt. Und dann geht sie mit den Yankee raus und die wollen sich küssen, das ist eine romantische Situation und dann heult sie ihnen in den Mund. Ganz, ganz schlimm. Ja. Kommen wir zu den Outfits. Dein Favorite. Mein Favorite ist zum einen, du wirst mich hassen, der Pelz am Anfang zur Zigarette und zu dieser Fuck-You-Attitüde. Das passt nämlich ganz wunderbar zusammen. Oh Gott. Von Carrie. Ja. Also dieser zerrupfte Pelz passt ganz genau zu allem. Also diese komischen Frisur und wie bleich sie ist und so. Das passt alles wunderbar zusammen. Oh und Gott. Das blaue Kleid, was sie später noch anhat, finde ich auch ganz fantastisch. Wann, an welchem Zeitpunkt? Als der Yankee sie abholt, genau. Okay. In der Galerie. Da sagt sie doch, dass sie da ihre Kreditkarte ausreizt, was sie auch jedes Mal sagt. Mhm. 600, 200, keine Ahnung, wie teuer. Und da hat sie einfach so ein blaues Kleid an. Und das ist total schön. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht vor Augen, aber wenn du das sagst, dann kann es ja nicht so schön gewesen sein. Und dein Lieblingsoutfit? Mein Lieblingsoutfit ist das schwarze Kleid von Charlotte, das sie anhat, als sie ihren Typen, dessen Namen wir, glaube ich, auch überhaupt nicht erfahren, die Unterhose schenkt und auf dem Bett sitzt. Und da sieht sie so fabelhaft aus, so schön. Das ist so ein typisches Charlotte-Kleid. Sehr zurückhaltend, nicht aufdringlich, sehr elegant. Fand ich sehr, sehr schön. Perlen? Ja, und mein Worst Outfit, da habe ich eigentlich zwei und die sind von Miranda. Ja. Und eins von Carrie. Also mein Worst Outfit wird aber sein, das von Miranda in diesem blauen Overall mit der Daunenjacke in blau und der blauen Mütze. Oh mein Gott, das sah ja so schlimm aus. Komisch, hat sogar mein Mann gefragt, was sie denn da trägt. Ja, das sah wirklich katastrophal aus. Vor allem verglichen mit der süßen Latzhose, die sie mal beim Streich, bei der Streichaktion anhatte. Da stand ihr das total gut. Und in diesem Fall war irgendwie alles falsch. Ich weiß gar nicht. Sie sah aus, als hätte sie Sachen von ihrem großen Bruder angezogen. So. Ja, das war wirklich furchtbar. Also, ja. Nee, überhaupt nicht. Also, das mochte ich gar nicht. Was war denn dein Worst Outfit? Das hast du, glaube ich, genau. Ich habe Mirandas Latzhose. Und was ich auch noch habe, sind Mirandas Haare. Am Anfang gibt es eine Szene, wo die vier irgendwie zusammen sind. Und da hat Miranda so eine ganz komische Frisur. Da sind, also fast wie so ein Igel. Also steht alles so auf in der Mitte und ist verklumpt und so, als hätte man Gel reingemacht und so. Also die Frisur habe ich überhaupt nicht verstanden. Also die kommt in dieser Folge sowieso nicht wirklich gut weg. Nee. Also die ist ja auch im Stadion, trägt sie auch so eine komische Jacke mit so einem hässlichen Muster und einem roten Pulli. Das wirkt alles so falsch. Ja. Keine Ahnung. Nicht. Vielleicht durfte dann mal der Praktikant an die Ausstattung oder so. Ja, hast du denn ein Lieblingszitat? Ja, und zwar von Carrie. Wenn Big auch nur ein bisschen Klasse hätte, dann würde er wegziehen. Ich war zuerst in Manhattan. Ganz am Anfang, als sie darüber resoniert. Wer aus der Insel rausziehen muss, damit sie sich nie wiedersehen. Ja, das ist ein schönes Zitat. Und du? Es gab einige Sachen, die ich ganz okay fand. Ich entscheide mich jetzt aber für den Schluss. Da sagt sie nämlich: Und zum Schluss die allerwichtigste Trennungsregel. Egal, wer dir das Herz gebrochen hat und wie lange es dauert, bis es heilt. Du schaffst es niemals ohne deine Freundin. Und so endet die Folge auch. Das ist so schön. Ja, den Satz fand ich sehr gut. Ja. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Gab noch ein paar andere, aber das war jetzt so mein Highlight. Wie ist denn deine Bewertung? Also fangen wir jetzt allgemein so, wie wurde das Thema aufgearbeitet? Das Thema, das da wäre Trennungen? Ja, Trennungen und auf den Partner wieder treffen oder Ex-Partner. Ja, also ich fand diese Regel ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob die einem weiterhilft. Das ist eine Charlotte-Regel, die hilft, glaube ich. Ja, das ist eine Charlotte-Regel halt. also ich weiß nicht, ich fand eigentlich nur den Anfang wirklich lustig an der Folge und den Rest fand ich dann gar nicht so super. Und viele Sachen wurden nicht so genailed, wie sie hätten werden können. Wie viele Stanfords? Zwei. Mit zwei von drei. Ja, bin ich auch dabei. Wobei man natürlich auch sagen muss, also es gibt eine unfassbar lustige Szene mit Samantha, die unterschiedliche Sexstellungen mit ihren James da ausprobiert. Die fand ich aber nicht lustig. Die fand ich bemüht. Irgendwie. Echt? Also was halt ganz lustig war, die haben das halt versucht, so wie ein Spiel aufzubauen und haben dann auch die speziellen Spielwörter dann halt dafür benutzt, so. Fachwörter fürs, ich glaube, Baseball, ne? Stimmt. Das war ganz lustig irgendwie. Das bot sich sowieso an, weil ja Sex in der Jugendsprache auch wie Baseball kodiert wird mit First Base und Second Base und so. Stimmt, ja. Also wie weit Amis man in der zumindest. Beziehung. Bei den Amis zumindest. Genau, bei den Amis, das meine ich ja. Ja. Ja, bei uns taugt Baseball als Metapher nicht so, weil keiner die Regeln kennt. Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, ich bin auch bei zwei Stanfords für das Thema. Ich möchte da jetzt auch gar nicht binnendifferenzieren zwischen Inhalt und Form. Es ist einfach eine 2. Ja, es ist auch schwierig irgendwie, finde ich. Ja. Vielleicht kommen wir noch bei Folgen dazu, wo sich das deutlicher trennt. Ja. Okay, gut. Das war die erste Folge der zweiten Staffel, die wahrscheinlich ein bisschen länger ist als normalerweise, wie immer. Wenn es immer länger ist als normalerweise, ist das ja schon ein neues Normal dann. Das stimmt, ja. Naja, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei Twitter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.